Thank you.

du liebst und bist bei mir. Herr, ich freu mich auf den Tag, den du mir schenkst, denn ich weiß, jede Stunde kommt von dir. Es ist so wunderbar, dass ich dein Kind sein darf, weil Jesus meine Sünden auf sich nahm. Herr, ich freu mich auf den Tag, den du mir schenkst, denn ich weiß, dass du lebst und bist bei mir. Herr, ich freu mich auf den Tag, den du mir schenkst, denn ich weiß, jede Stunde kommt. So gebe ich jeden Tag mein ganzes Herz dir hin und vertraue, dass du mich führst. Herr, ich freu mich auf den Tag, den du mir schenkst, denn ich weiß, dass du lebst und bist bei mir. Denn ich weiß, jede Stunde kommt von dir. So manches wird mich heute auch betrüben, doch deine Freude, Herr, die bleibt bestehen. Herr, ich freu mich auf den Tag, den du mir schenkst, denn ich weiß, dass du liebst und bist bei mir. Herr, ich freu mich auf den Tag, den du mir schenkst, denn ich weiß, jede Stunde kommt von dir. Tagens Monate kamen und gingen des Lebens auf und ab, bleibt immer gleich. Ich gehe vorwärts, doch manchmal zurück, ein harter Kampf und ich unterliege. Streck mir deine Hand entgegen und heb mich auf.